Kapitel 8. 4. September. Panisch läuft Giuseppe die Treppe hinunter. Er beugt sich über seine Frau. Sie atmet noch. Erleichtert zieht er sein Handy aus der Tasche und ruft den Notarzt. Clara steht wortlos oben auf der Treppe und beobachtet ihn. 5 Minuten später kommt der Notarzt. Er untersucht Natalie und schaut Giuseppe an. »Das linke Bein ist gebrochen. Ich habe Ihrer Frau etwas gegen die Schmerzen gegeben und auch ein Beruhigungsmittel. Es besteht keine Lebensgefahr.« Sanitäter legen Frau Bezauber auf eine Trage. »Wir bringen Sie in das Rote Kreuz Krankenhaus. Möchten Sie im Krankenwagen mitfahren?« »Das geht leider nicht. Ich muss etwas sehr Dringendes erledigen. Ich versuche, später zu kommen.« Giuseppe bleibt am Ort des Unglücks zurück. In Gedanken verloren blickt er auf die Stelle, wo eben noch seine Frau lag. Clara kommt die Treppe hinunter und legt dem überraschten Giuseppe die Arme um den Hals. »Das hast du super gemacht, mein Liebling. Jetzt haben wir mehr Zeit für uns.« Clara will ihn küssen. Giuseppe dreht sich weg und löst sich aus der Umarmung. »Irrtum. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich sollte jetzt erst einmal mit dem Intendanten reden und mich für heute und morgen beurlauben lassen. Danach gehe ich zu meiner Frau ins Krankenhaus.« »Das ist doch nur eine Ausrede. Willst du mich loswerden, weil du mit Christine eine Affäre hast?« »Spinnst du?« »Wo du bist, ist auch sie und umgekehrt. Das weiß jeder hier im Theater.« »Darum geht es gar nicht. Erst jetzt merke ich, wie sehr ich meine Frau liebe. Es ist aus mit uns.« »Abwarten. Denk an José. Er hat seine Carmen auch noch bekommen,« droht Clara. Sie geht. Der Tenor hat plötzlich Angst.